Entschuldige mal, wir hatten wohl für einen Moment eine schlechte Verbindung. Es hat sich fast so angehört, als würdest du mich um Hilfe bitten.